Dresden und viele werden sich auch an ihn erinnern. An Alfred Braun, den populären Reporter in der Zeit der Weimarer Republik. Es war ein ungewöhnlicher, auch widersprüchlicher Lebensweg im Spannungsfeld von Demokratie und Diktatur. Der Schauspieler Alfred Braun, 1888 in Berlin geboren, wird zum Rundfunkpionier bei der Berliner Funkstunde und erlebt, wie die Nazis den Rundfunk übernehmen. Er emigriert in die Schweiz und kehrt zurück nach Berlin. Er scheint sich mit den Nazis arrangiert zu haben und engagiert sich nach dem Krieg beim Ostberliner Rundfunk. Schließlich wird er erster Intendant des Senders Freies Berlin. Mehr als 50 Jahre lang war Alfred Braun Berliner Rundfunkhörern ein Begriff. Radioverrückt, ein Wortspiel von Johannes Machel. Radio, Radio, Radio. Achtung, Achtung, hier ist Berlin, Boxhaus. Wo man geht, wo man sitzt und steht, ist vom Radio heute die Rede. Heute nur die Rede. Vom Gellerloch bis hoch zur Mansard ist alles drin vernarrt. Bergmeier läuft Flanke, flankt exakt auf den Elfmeterpunkt. Volley, Schuss, Tor! Manche meint, wenn schon schlafen Zeit, steigt ins Bettchen empfangsbereit. Empfangsbereit und sie genießt mit dem Ohr ihren Lieblingstenor. Horizontal ideal. Ein Lied geht um die Welt. Ein Lied hat euch gefällt. Die schöne Adrienne. Radio hat eine Hochantenne. Radio. Thomas Mann steht vor dem schwedischen König. Hände schütteln. Thomas Mann verbeugt sich tief. Alle Herrenländer. Radio. Empfängt sie von den Senden. Radio, Radio, Radio. Was für uns heute vollkommen selbstverständlich ist, sich in jeder Küche, in jedem Auto findet, vor 75 Jahren war es eine kleine Sensation. Vollkommen ohne Kabel auf unsichtbaren Wellen kamen da plötzlich Musik, Sprache, Unterhaltung in die Wohnzimmer der Menschen. Und einer der ersten, der in diesen Zimmern anklopfte, war Alfred Braun. Einer, der fasziniert war von dem neuen Medium, dessen Schaffung von manchen so bedeutend wie die Erfindung des Buchdrucks erachtet wurde. Die Entwicklung des Rundfunks begann in Berlin, im Voxhaus in der Potsdamer Straße. Und Alfred Braun wurde sehr bald einer der populärsten Rundfunkmacher in Deutschland. Es gibt Leute, die reden immer so mit mir, als ob ich den Rundfunk erfunden hätte. Ich bin das untechnischste Wesen, das man sich überhaupt denken kann. Also ich stehe mit der Technik nicht auf Kriegsfuß, sondern mehr, ich bin ein unglücklich Liebender. Aber ich kann nichts Technisches erfunden haben, den Rundfunk. Hat ihn überhaupt einer erfunden? Ist ja nicht ein Wunder, bis auf den heutigen Tag. Sich mit Technik zumindest etwas auskennen, das mussten die Hörer zu dieser Zeit. Antennen, nicht selten 50 Meter lang, fingen die Rundfunkwellen ein. Die Radioapparate waren zumeist Detektorempfänger ohne eigenen Lautsprecher. Der Rundfunkpionier Horst Hebel, heute über 90 Jahre alt, erinnert sich. Da waren die berühmten Tischzusammenkünfte, wo dann also die Tante Meier dann zu den Enkeln kam und so weiter. Und die wurden dann mit Kopfhörern eingeschnallt, die Tante Meier. Und die konnte dann also mithören und musste alles mäuschenstill sein, denn so laut war das ja nicht von dem Detektor. Also das war eine ziemlich Quälerei, wenn man das so nennen will. Achtung, Achtung, hier ist Berlin. Boxhaus, Sie hören als nächstes die Kapelle Bernarete. Sie bringt Ihnen einen Foxtrott zu Gehör, wenn die Westband spielt. So begann die erste Rundfunksendung in Deutschland am 29. Oktober 1923 um 20 Uhr aus dem Voxhaus in Berlin. Und sie endet nach einer Stunde mit den Worten: Wir wünschen Ihnen eine angenehme Nacht. Vergessen Sie bitte nicht, die Antenne zu erden. Der Beginn des Radios, er fiel in eine unsichere Zeit. Denn kaum hatte die junge Weimarer Republik die Folgen von Revolution und Bürgerkrieg einigermaßen überstanden, wurde Deutschland von einem anderen Schreckgespenst heimgesucht, der Inflation. Allzu viele werden es nicht gewesen sein, die damals diese erste Berliner Funkstunde hörten. Und mit der Genehmigungspflicht, sprich der Rundfunkgebühr, haben es die sogenannten Radioten von damals auch nicht so ernst genommen. Am Tag der ersten Sendung gab es nicht einen einzigen angemeldeten Hörer. Angesichts von 350 Milliarden Mark, die man hätte auf den Tisch blättern müssen, auch nicht weiter verwunderlich. Die Inflation war im November 1923 auf ihrem Höhepunkt angelangt. Ein amerikanischer Dollar hatte den astronomischen Gegenwert von 4,2 Billionen Reichsmark erreicht. Und auch nach Einführung der sogenannten Rentenmark, die das Ende der Inflation bedeutete, stieg die Zahl der angemeldeten Rundfunkteilnehmer nur langsam. Zu Beginn des Jahres 1924 zählte man rund 1600. Der Durchbruch kam erst 1925. Ende des Jahres waren es über 1 Million Hörer. 1932 gab es mehr als 4 Millionen zahlende Hörer. Und mindestens genauso viele hörten schwarz. Mit der Hörerzahl erhöhte sich auch die Sendezeit. 1923 war es noch eine Stunde, 1932 dagegen waren es schon über 15 Stunden pro Tag. Mit der zunehmenden Sendezeit brauchten die Rundfunkstationen natürlich auch mehr Personal. In Berlin trat man bald an einen Mann heran, der zu dieser Zeit schon sehr populär war. Alfred Braun, damals ein bekannter Schauspieler der Hauptstadt. Was aber bewegte den anerkannten Künstler, zum neu entstandenen Rundfunk zu gehen? Seine Tochter Etta Ament erinnert sich. Er bekam ein Angebot von der Vox-Gesellschaft in Berlin. Die hatten also diesen am Potsdamer Platz in einem großen Eckhaus im obersten Stock ein Funkstudio eingerichtet. Und da wollten sie also probieren, wie das läuft. Und hatten ihn gebeten, als Ansager dort mitzumachen. Und mein Vater war ein ziemlich bekannter Schauspieler in Berlin und wollte eigentlich seinen schönen Beruf für so eine Tätigkeit wie die eines Ansagers, das kam ihm so parterre vor, wollte er nicht gerne aufgeben. Aber Kollegen haben ihm dann gesagt, Mensch Alfred, das ist die Sache der Zukunft. Mach das mal. Seine Zukunft, das sollte der Rundfunk dann auch werden. 1888 war Alfred Braun in Berlin geboren worden als Sohn eines klassenbewussten Arbeiters. Als ihm wegen seiner guten Leistungen in der Schule ein Stipendium angeboten wird, lehnt der Vater ab. Der Sohn soll ein Handwerk erlernen und Proletarier werden, wie er. Aber den Sohn zieht es ganz woanders hin, nämlich auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Er wird am berühmten Max-Reinhardt-Seminar angenommen. Bald spielte er am Schiller-Theater, am Staatstheater am Gendarmenmarkt, am Hebbeltheater. Aber nicht nur sein schauspielerisches Können sollte ihm bei seiner Rundfunkarbeit helfen. Braun war ein Kind Berlins. Aufgewachsen im Zentrum war er 2 Jahre lang ohne Wissen seiner Eltern als Schusterjunge durch die Häuser rund um den Bayerischen Platz gezogen. Also ich bin durch die Häuser um den Bayerischen Platz herum mit einem Schustersack auf der Schulter den Aufgang für Dienstboten raufgegangen und habe die von mir selber mit Hochglanz versehenen Schuhe und Stiefel abgeliefert und neue mitgenommen. Ich glaube, dass ich damals nicht bewusst aufgenommen habe, was, glaube ich, von Luther stammt, das Wort dem Volk aufs Maul schauen. Die intime Kenntnis Berlins und der Berliner Mentalität kommt Braun, nachdem er 1924 für die Funkstunde engagiert worden ist, sehr zustatten. Die Rolle des Programmansagers genügt ihm nicht. Bald übernimmt er die Abteilung Hörspiel und erfindet selbst die Rolle des Chefreporters. Bereits 1925 ist in der Zeitung über ihn zu lesen. Und dann plötzlich wirft Braun sich dem Rundfunk in die Arme, mit der ganzen Leidenschaft des pathetischen Menschen. Mit Hirn und Herz und allen Kräften. Er ist Rundfunkdichter, ist Dramaturg, ist Regisseur, ist technischer Direktor. Theatermeister, Kulissenschieber, ist Schauspieler und Windmaschinendreher, Lektor noch dazu und literarischer Beirat, Verwaltungsbeamter. Alles in einer Person. Und auch er hat gelernt, dass die Nacht für solche Zeit und solche Menschen selten nur zum Schlafen da ist. Wenn die Bürger schlafen gehen in der Zipfelmütze und zu ihrem König flehen, dass er sie beschütze, ziehen wir festlich angetan hin zu den Tavernen. Schlendrian, Schlendrian unter den Laternen. Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da. Die Nacht ist da das, was geschehen. Nein, die Nacht war in diesen goldenen 20er Jahren nicht allein zum Schlafen da und schon gar nicht in Berlin. Voll Experimentierfreude macht sich Alfred Braun daran, die Möglichkeiten des neuen Mediums Radio auszuloten. Und das war auch bitter nötig, denn der Rundfunk hatte sich in seinen Anfängen vor allem der Unterhaltung verschrieben. Unterhaltung, das bedeutete viel Tanzmusik und klassische Konzerte und ab und an die Aufführung eines Klassikers wie Schillers Wallenstein. Die Reichsregierung wollte ganz bewusst ein unpolitisches Programm, fernab vom Tagesgeschehen. Und das in Zeiten einer galoppierenden Inflation und einer dramatischen Situation auf dem Arbeitsmarkt. Die junge Weimarer Republik steckte in ihrer bis dahin größten politischen und wirtschaftlichen Krise. Aber davon war im Radio zunächst nicht viel zu hören. Auch durch Alfred Braun wird dies langsam anders. Schon bald denkt er an die Möglichkeit, die Enge des winzigen Studios im Voxhaus hinter sich zu lassen, hinauszugehen mit seinem Mikrofon auf die Straßen und Plätze Berlins. In der Silvesternacht 1924-25 berichtet er von einem Balkon über das Treiben in der Friedrichstraße. Die erste direkte Außenübertragung, die die Berliner an ihren Radiogeräten miterleben konnten. Der erste Schritt zur Live-Reportage war getan. Einen der ersten größeren Live-Auftritte hatte Braun dann, als er von einem Fußballspiel berichten wollte. Ein für damalige Verhältnisse gewagtes Unternehmen. Ich sehe noch heute die Gesichter der Direktoren vor mir. Was denn, Sie wollen ein Fußballspiel? Wie denn, Sie wollen mit dem Mikrofon rausgehen und am Spielfeld stehen und wollen nun berichten? Und schließlich entschloss man sich dazu, mit mir einen Kompromiss zu vereinbaren. Das heißt, also schön, wir wollen das versuchen mit Ihnen, aber wir müssen ein fachmännisches Urteil haben. Und es wurde dann die Zeitung Hackebeil Sportnachrichten. Die hat das also als Sachverständiger beurteilt und hat erklärt, so ginge es ja nun nicht, wie der Herr Braun sich das vorstelle, sondern etwa so. Das Spielfeld wurde wie ein riesengroßes Schachbrett in einzelne Quadrate eingeteilt. Und ein Schema, eine Abbildung dieser Einteilung, dieses Schachbretts, hatte jeder Hörer vor sich. Und ich hatte so ein Ding in der Hand und sollte nun genau berichten für die Laien, die sich die Zusammenhänge und alles nicht vorstellen konnten. Und meiner Fähigkeit, es denen klarzumachen, traute man wohl nicht genügend. Ich sollte nur also sagen, jetzt ist der Ball in Ziffer 3, jetzt ist er in Ziffer 11, jetzt ist er in Ziffer 28. Also ich bin auf all die Bedingungen eingegangen und kam dann am Sonntag auf einen Sportplatz. Merkwürdigerweise, ich habe ein sehr gutes Gedächtnis und weiß an der Stelle nicht, war es das Grunewaldstadion oder war es am Ende ein Sportplatz, den der Berliner Fußballclub Preußen zuletzt gleich am Beginn des Tempelhofer Feldes hatte. Also kurzum, wie ich da hinkam, der erste Schreck bestand darin, dass man für mich, vermutlich war es sehr gut gedacht, ein riesiges Aluminiumgerüst zurechtgemacht hatte, von dem aus ich die beste Übersicht über das Feld haben sollte. Nun musste ich also wie ein Artist, also erst mal hochklettern, das hat schon eine Belustigung für die Zuschauer ergeben. Und dann stand ich da oben so auf, wie der Marc Anton, auf der Rostra und hatte also auch mein Schema in der Hand und raste auf dieser geräumigen Rostra immer hin und her. Jetzt ist der Ball in Ziffer 8. Jetzt, meine Damen und Herren, ist er in Quadrat 22. Jetzt in 42. Und schließlich fühlte ich mich ja so sauunglücklich in dieser Situation, denn es war ja nicht möglich, mit denselben Augen aufs Spielfeld zu gucken. Ich schiele nicht. Also ich konnte es nicht fertigbringen, gleichzeitig auf das Spielfeld und gleichzeitig auf mein Schema zu gucken. Also mich hat die Wut gepackt. Und ich habe den Zettel schließlich zerrissen und ihn dem Winde übergeben, der die Fetzen fliegen ließ übers ganze Feld. Deutschland Sturm im Angriff. Der Ball geht nach rechts außen zu Bergmeier. Er gibt zur Mitte, zu Pöttinger. Pöttinger hat eine Karambolage mit einem englischen Verteidiger. Der englische Verteidiger liegt am Boden, kann sich nicht erheben. Seine Kameraden, Unparteiische und ein Samariter sind dabei, ihn auf die Beine zu heben. Eine sehr aussichtsreiche Position für den deutschen Sturm, die durch diese Karambolage zunichte gemacht worden ist. In der Hitze des Gefechtes hat niemand feststellen können, ob irgendeine Regelwidrigkeit vorliegt, aber wohl kaum. Auch die Engländer machen keinerlei Miene, gegen Pöttinger zu protestieren. Einwurf, Bergmeier wirft 12 Meter vor der Eckfahne, wirft zu Kosora, der zurückgegangen ist. Kosora gibt zu Heidkamp zurück. Der Meraner tankt auf das Tor los. Goodale ist zur Stelle und wehrt ab. Bergmeier läuft Flanke, flankt exakt auf den Elfmeterpunkt. Volley Schuss, Tor! Tor! Tor! 5 Minuten nach Beginn der zweiten Hälfte, 2-2. Unentschieden, 3-3, endete übrigens dieses Fußball-Länderspiel zwischen Deutschland und England. Die Aufnahme stammt aus dem Jahre 1930. Erst ein Jahr zuvor, 1929, war die Aufzeichnungstechnik so weit, dass vereinzelt Reportagen auf Schallplatten mitgeschnitten werden konnten. Aus früheren Jahren existiert keine einzige Aufnahme. Zu dieser Zeit hatte sich die Reportage als eigenes journalistisches Genre im Rundfunk etabliert. Und was Egon Erwin Kisch, der rasende Reporter für die Zeitungsreportage war, war Alfred Braun für den Rundfunk in Berlin. Wo etwas los war zwischen Spree und Havel, war er zu finden, berichtete aus seiner Stadt für seine Berliner. Ob 6-Tage-Rennen oder Boxen im Sportpalast, Interviews mit Albert Einstein oder dem bayerischen Volkskomiker Karl Valentin, nächtliche Streifzüge mit Josephine Baker oder eine Reportage vom Badebetrieb am Wannsee, ein Bericht von der neuesten Revue aus dem großen Schauspielhaus oder die Ankunft der beiden Ozeanflieger Chamberlain und Levine in Tempelhof, wo er übrigens Stunde um Stunde des Wartens überbrücken musste, weil die beiden Flieger versehentlich in Cottbus gelandet waren. Wo etwas los war in Berlin, Alfred Braun war dabei, war die Stimme Berlins, ihr Chronist. Fred Hildenbrandt, Feuilletonchef des Berliner Tageblatts, schreibt damals: Seit einiger Zeit verfolge ich mit großer Neugierde eine neue Weise der mündlichen Schriftstellerei, was man gemeinhin Erzählen nennt. Und ich bin immer wieder entzückt von einem, der das in außergewöhnlichem Maße kann. Das ist Alfred Braun am Mikrofon des Berliner Senders. Immer applaudiert mein Schriftstellerherz diesem Alfred Braun, der in einer wirklich anmutigen und mehr als gewandten Weise erzählt und einer Fähigkeit, blitzschnell zu sehen, mit Fantasie und einer einfachen Wortkraft, mit Variationen und einer melodischen, unaufdringlichen Stimme. Bilder vor dem geistigen Auge des Zuhörers entstehen lassen. Alfred Braun konnte es wie kein anderer. Götz Kronburger, Brauns Patensohn, der jahrelang mit ihm zusammengearbeitet hat. Er hatte eine sehr persönlich gefärbte Ausdrucksweise. Er hat, also wenn er Freude empfand, wenn er überrascht wurde, dann hat man das gemerkt. Es gibt eine ganze Reihe von Sportreportern, die können einfach durch Verstärkung der Stimme, durch eine gewisse Modulation auch dann also einen spannenden Moment herstellen. Tor, wir kennen ja diese Sachen. Das hat er auch gemacht, aber er hat es unbewusst gemacht. Er hat keinen Effekt eingesetzt, sondern man merkt ihm wirklich an, da ist jemand, der erschüttert ist, der erfreut ist, der überrascht ist und der auf der anderen Seite aber auch einen feierlichen Moment selber empfindet. Und das glaubte man ihm. Mit schwarzem Flor umhangen sind auch die Laternen links und rechts von den Portalen. Aus den umflorten, gläsernen Hauben der Laternen, die auf schweren Steinsockeln ruhen, strahlt das elektrische Licht kraftlos, tot ins Tageshelle. Die Spitze des Zuges ist jetzt schon vor dem Palais des Reichspräsidenten. In dem uns gegenüberliegenden geöffneten Fenster zum Arbeitszimmer, dem Trauerflor umkleideten Fenster, steht auf dem Fensterbrett innen im Zimmer eine Vase mit weißen Lilien. Nicht das besonders reich geschmückte Hauptportal, sondern das links von uns, dicht an unserem Standort liegende zweite Portal des Gebäudes, ist zumeist vom verstorbenen Reichsaußenminister benutzt worden. Nur ein Viertel des Riesenportals klappt vor dem Eintretenden auf, der in den Hausflur gehen will. Diese Tür aufgerissen jetzt und offen stehend, dahinter die Leere des Hausflurs. Es gibt ein Bild, irgendein Gefühl von Abschied, Weggehen, Tod. Es ist wirklich eine hervorragende, großartige Reportage geworden. Und das hat eben, die ganze Atmosphäre ist da. Vor allen Dingen muss man ja bedenken, dass das alles absolut live war. Dass nichts auf Band war, dass nichts geschnitten werden konnte, dass alles druckreif da sein musste. Für Brauns Tochter, Etta Ament, war die Beerdigung des Reichsaußenministers Gustav Stresemann eine der beeindruckendsten Reportagen ihres Vaters. Von einem Fenster gegenüber dem Auswärtigen Amt schildert er den Trauerzug, oft ohne vollständige Sätze, mit Bildern, Assoziationen, Metaphern fängt er die Stimmung ein. Und was für einen Reporter wohl am schwierigsten ist, er hat die Fähigkeit, Pausen zuzulassen, im richtigen Moment einfach zu schweigen. Zum Schweigen wäre Alfred Braun beinahe 2 Monate später gezwungen worden. Als er von der Verleihung des Literaturnobelpreises an Thomas Mann in Stockholm berichten will, wird ihm verboten, ein Mikrofon im Saal aufzustellen. Aber der Tipp eines Technikers hilft ihm weiter. Versteckt in einer Nische hinter einem Wandteppich, berichtet Braun flüsternd, um nicht entdeckt zu werden von der Übergabe des Nobelpreises. Thomas Mann hat sich erhoben, seinen Platz auf dem Podium verlassen. Er steigt die Stufen nieder ins Parkett. Thomas Mann steht vor dem schwedischen König. Hände schütteln. Thomas Mann verbeugt sich tief. Beifallssturm für Thomas Mann. Thomas Mann kehrt an seinen Platz auf der Estrade zurück. Im Hintergrund der Estrade schwingen schwedische Studenten die deutsche Fahne. Das Orchester beginnt die Nationalhymne. So gelungen ist Brauns Schilderung, dass am nächsten Tag eine Berliner Zeitung die komplette Reportage abdruckt. Am häufigsten aber bleiben Berichte von Sportveranstaltungen, wie im folgenden Ausschnitt von einem Rennen im Mai 1932 auf der Berliner Avus. Braun berichtet, zusammen mit seinen Reporterkollegen Roderich Dietze und Paul Laven, vom Zweikampf zwischen dem Alfa Romeo-Fahrer Rudolf Caracciola und Manfred von Brauchitsch auf einem Mercedes Silberpfeil. Vorne Caracciola, hinter ihm Manfred von Brauchitsch. Dann liefern sich immerwährende Positionskämpfe Stuck und der Schweizer Stuber, das heißt Stuck, der immer wie ein Hahn aus seinem Auto herauslugend hinter dem Schweizer her war. Da kommt die Spitzengruppe, Caracciola vorne, hinter ihm in der Kurve, Brauchitsch. Brauchitsch verliert immer in der Kurve Terrain, er geht zu weich hinein, der Kompressor kommt zu spät, er hat vielleicht ein bisschen Angst, zu viel zu geben und dann saust ihm Caracciola davon. Wir warten jetzt gespannt darauf, ob von Brauchitsch oder ob Caracciola an erster Stelle aus dem Walde auftaucht. Wer zuerst auftaucht, wird das Rennen gewonnen haben, denn in der Nordkurve kann sich nichts mehr ändern. Noch sind sie nicht da. Die Spannung im Publikum ist auf dem Höhepunkt. Alles ist aufgestanden. Von Brauchitsch führt vor Caracciola. Das ist eine Überraschung, meine Damen und Herren. Eben kommen sie an. Eben kommt der silberne Pfeil, der schwere, wuchtige des Manfred von Brauchitsch. Da schwingt er in die letzte Kurve hinein. Mit Vollgas. Seine Übertragungen machten Alfred Braun berühmt. Jeder in der Stadt kennt seine Stimme. Als eine Berliner Zeitung eine Umfrage unter ihren Lesern macht, wer denn der berühmteste Berliner sei, wird an erster Stelle Reichspräsident Hindenburg genannt, an zweiter Stelle folgt Alfred Braun. Denkst du denn, du Berliner Pflanze, dass ich dich nicht leiden kann, wenn ich nicht mit dir tanze? Denn du weißt, im Dunkeln wird es nie zu spät. Möcht mit dir noch munkeln, ehe's nach Hause geht. Sei nicht bös, bleib mir treu, süße Margarete. Denn du weißt seit langem schon, dass ich nur dich anbete. Deutschland sei das interessanteste Land in Europa geworden, schreibt der russische Schriftsteller Ilja Ehrenburg in den 20er Jahren. Und Berlin ist in dieser Zeit fraglos die interessanteste Stadt in Deutschland. Es ist kein Zufall, dass immer wieder vom Vulkan die Rede ist, auf dem Berlin tanzt. Der Krieg war verloren, der Kaiser hatte abgedankt, die Revolution war vorbei. Die neue Republik hatte sich nach den Wirren der ersten Jahre gefangen. Die Inflation war überwunden, aber nicht vergessen. Kunst, Kultur und Unterhaltung boomten. Berlin war die drittgrößte Stadt der Welt. Zwei Berliner, Horst Hevel und Georgette Clever, beide heute über 90 Jahre alt, erinnern sich an die goldenen 20er. Es strömte ja alles, was nun, sagen wir mal, in der Provinz nicht so recht hochkam, das strömte nach Berlin. Ob das gut oder schlecht war, das ist ja eine Sache für sich. Aber jeder wollte da etwas machen und dachte, ach, du musst nach Berlin und so weiter, da kannst du was werden. Und das ist also in diesem Zeitalter da sehr stark hervorgetreten, dass man also wirklich da alle möglichen verrückten Leute kennenlernte. Gerade Friedrichstraße und so weiter, nicht? Das war ja der Mocker dieses Café dann, wo die Leute dann alle, da sich die Mädchen aussuchten und so weiter. Also das war immer irgendwas los. Eine sehr schöne Zeit für mich. Berlin als Stadt hat mir gefallen, das Leben hat mir gefallen, das Kulturleben, alles, was sie wollen. Also ich war natürlich sehr oft in der Theater, Oper, zum Beispiel habe ich die Drei-Groschen-Oper gesehen, bis ganz, ganz neu war, vielleicht eine Woche alt. Und so war natürlich, alles habe ich gar nicht mal verstanden, aber das war wirklich ein Erlebnis hier für Berlin. Alle haben davon gesprochen. Von Leben sprühend, explosiv und voller Widersprüche. Das war Berlin. In seinen Theatern inszenieren Regisseure wie Max Reinhardt oder Erwin Piscator die Stücke junger Dichter von Bert Brecht oder Karl Zuckmayer. Tausende strömen in die Revuen, Kabaretts und Operetten. Alfred Döblin, Gottfried Benn und Ernst Toller schreiben fasziniert von der Hässlichkeit der Großstadt. Unter der Devise »Kunst ist scheiße« erobern die Dadaisten Berlin. Chaotisch, provozierend, aggressiv. Aber auch etablierte Schriftsteller wie Thomas Mann, Leon Feuchtwanger und Arnold Zweig verfassen hier ihre Romane. Erich Maria Remarques »Im Westen nichts Neues« wird der große Bestseller der 20er Jahre. Max Schmeling boxt im Sportpalast. Georges Gross malt das Titelblatt für das Programmheft, Karl Zuckmayer liefert den Text. Der Film Metropolis von Fritz Lang wird uraufgeführt und Marlene Dietrich tritt als Lola im Blauen Engel auf. Ein rätselhafter Schimmer, ein je ne sais pas quoi. Liegt in den Augen immer bei einer schönen Frau. Doch wenn sich meine Augen bei einem Vis-à-vis ganz tief in seine saugen, was sprechen dann sie? Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt. Und sonst gar nicht. In den Kaffeehäusern treffen sich Schauspieler, Revuegirls, Maler, Schriftsteller und Journalisten, um über die Ehe auf Zeit, die veraltete bürgerliche Moral, modernes Theater oder Alban Bergs Zwölftonoper Wozzeck zu diskutieren. Die Femme Fatale tragen Bubiköpfe, gewagte Kleider und rauchen Zigaretten. In seinen Erinnerungen schreibt Karl Zuckmayer: Diese Stadt fraß Talente und menschliche Energien mit beispiellosem Heißhunger, um sie ebenso rasch wieder auszuspucken. Was immer in Deutschland nach oben strebte, saugte sie mit Tornadokräften in sich hinein. Die Echten wie die Falschen, die Nullen wie die Treffer, und zeigte ihnen erstmal die kalte Schulter. Wer Berlin hatte, dem gehörte die Welt. Berlin schmeckte nach Zukunft. Und dafür nahm man den Dreck und die Kälte gern in Kauf. Dagegen ist der Schriftsteller Heinrich Mann ganz und gar nicht begeistert von der Vergnügungssucht seiner Landsleute. Besonders prangert er eine Krankheit aus Amerika an, die über Berlin hereingebrochen ist: das Jazzfieber. Millionen von unterernährten, korrumpierten, verzweifelt geilen, wütend vergnügungssüchtigen Männern und Frauen torkeln und taumeln dahin im Jazzdelirium. Der Tanz wird zur Manie, zur Idee fix, zum Kult. Die Börse hüpft, die Minister wackeln, der Reichstag vollführt Kapriolen. Kriegskrüppel und Kriegsgewinnler, Filmstars und Prostituierte, pensionierte Monarchen und pensionierte Studienräte, alles wirft die Glieder in grausiger Euphorie. Die Symptome der Jazz-Infektion lassen sich im ganzen Land bemerken. Am gefährlichsten betroffen aber ist das schlagende Herz des Reiches, die Hauptstadt. Alfred Braun war wie diese 20er Jahre. Voll Elan, experimentierfreudig und ideenreich. Fast alles, was wir heute im Radio hören, Braun hatte es schon probiert. Neben seiner Tätigkeit als Chefsprecher und Reporter widmet er sich vor allem dem Hörspiel. Im Januar 1925 inszeniert er als erstes Sendespiel, wie es damals hieß, Schillers Wallensteins Lager. Die Leistung von Braun, glaube ich, ist, dass er zusammen mit den Technikern versucht hat, wie man wirklich diese archaischen Bedingungen dann halt eben so einsetzt und so ändert, dass man mit dem Mikrofon tatsächlich Atmosphäre erzeugen kann. Und er versuchte auch, akustische Elemente einzusetzen. Also wenn es darum ging, dass also eine große Völkerschar war, die konnte man natürlich in die wenige Quadratmeter des Studioraums im Voxhaus in der Potsdamer Straße gar nicht unterbringen. Also hat er dann Wallenstein oder so etwas Ähnliches so inszeniert, dass er die Volksszenen, die er natürlich haben wollte, einfach dieses Gemurmel und Rhabarber und was weiß ich alles und auch die vielen Schritte und einfach im Treppenhaus hat agieren lassen. Was sich allerdings ziemlich hallig angehört haben muss. Diese ersten Hörspielversuche sind noch ganz der klassischen Bühnentradition verhaftet. Doch schon bald, auch auf Druck der Öffentlichkeit, denn die Kritiker forderten zunehmend zeitgenössische Dichter und Inszenierungen, wagte sich Braun an neue Formen. Zusammen mit dem Schriftsteller Hermann Kasack entwickelt er die Sendereihe »Die Stunde der Lebenden«. Eine Sendung, die sich mit zeitgenössischen Autoren wie Alfred Döblin, Bert Brecht oder Gerhard Pohl beschäftigt. Die Dichter sind bei den Aufnahmen häufig selbst dabei, arbeiten mit an der Funkfassung ihrer Stücke. So auch Gerhard Pohl, der zugegen ist, als Alfred Braun seinen Roman »Partie verspielt« in eine Funknovelle mit Dialogen umwandelt. Brauns Rotstift flog über meine, wie ich wähnte, köstliche Prosa, strich dieses, schob jenes an eine andere Stelle, wandelte indirekte, subtile Aussage in direkten, harten Dialog. Mir stockte der Atem. Wie sollte das enden? Am nächsten Abend fand die Sendung statt. Live, wie immer. Diesmal stand ich hinter der Scheibe. Ganz und gar kein Kapitän. Vielmehr der Delinquent vor der Hinrichtung. Gongschlag. Es begann. Rauschende Wasser des Vieux-Port von Marseille. Alfred Braun als Erzähler zauberte das Milieu, haargenau das meiner Erzählung. Und dann begann Paul Grätz, unser unvergessener Paul Grätz, Brauns innigster Freund, als umgetriebener rumänischer Jude nach dem Pogrom der 20er Jahre in seinem Land. Albert Florath, als der jahrelang arbeitslose deutsche Monteur, antwortete ihm, die Zwiesprache der beiden, vom leisen Bericht des Erzählers untermalt, war hinreißend. Das spürten wir vier Leute im Raum der Technik sogleich. Weltatem, sagte Kasack. Und der die Sendung steuernde Techniker murmelte über seinem Schaltbrett, Bombensache. Nachher schrillte das Telefon 20-mal oder öfter, Begeisterung in allen Stimmen. Wir feierten lange in einer Weinhandlung gegenüber dem Voxhaus. Einer der Höhepunkte ist Brauns Hörspielinszenierung des neuen Romans von Alfred Döblin, Berlin-Alexanderplatz. Die Geschichte des Franz Bieberkopf, der aus dem Zuchthaus entlassen beschließt, anständig zu werden und der sich doch bald wieder in Verbrechen hineinziehen lässt. Namen Reinhold. Siehst du, Reinhold, wo es ein anständiges Geschäft gibt, wirst du Franz immer zu kriegen. Ja, verstehe ohne Brille. Komm mal vorwärts. Ratter, ratter, los, hast du gehört? Ratter, ratter, das geht nicht gut ab, du, der ich lob. Er holt Obst ab. Ratter, ratter, jetzt merkt er was. Der hat ihm eben die Zigarre aus der Hand geschlagen. Ach so, die klauen, die brechen ein. Dafür haben die mir hergeschleppt. Jetzt merkt er was. Er hat mal in der Tasche gesessen. Ach so. Warum haben Sie mir hergeholt? Und darum habe ich 4 Jahre in Tegel gesessen und habe geschworen, ich will anständig sein. Und jetzt stehe ich Schmiere für die Strolche. Ach so. Der Lüders hat mir betrogen und die wollen mir ganz in den Dreck ziehen. Die denken, ich bin nicht. Man kann machen, was man will. Die Welt ist von Eisen. Kommt wie eine Walze an. Und da sitzen sie drin, die Däume mit Hörner und Zähne und zerfleischen einen mit ihren Ketten und wollen einen umbringen. Alles fertig, rennende Wagen. Auch mit Bert Brecht arbeitet Braun eng zusammen. Gemeinsam bearbeiten sie 2 Shakespeare-Stücke, Macbeth und Hamlet. Eine der letzten Regiearbeiten Brauns während der Weimarer Republik wird Brechts Heilige Johanna der Schlachthöfe. Die Heilige Johanna wird im April 1932 im Rundfunk uraufgeführt. Auf Deutschlands Bühnen traut sich niemand, das Stück zu inszenieren, wegen seiner antikapitalistischen Botschaft. Erst 1959, 27 Jahre später, wird die Heilige Johanna in Hamburg unter der Regie von Gustav Gründgens als Theaterinszenierung uraufgeführt. Dass das Brecht-Stück 1932 in Berlin noch über den Sender gehen konnte, ist durchaus bemerkenswert und zeugt auch vom Mut Alfred Brauns und seiner persönlichen Einstellung. Umso überraschender ist deshalb sein Lebenslauf nach der Machteroberung durch die Nationalsozialisten im Januar 1933. Das ist das Wunder unserer Zeit, dass ihr mich gefunden habt, einen unter so vielen Millionen. Das ist das Wunder. Und dass ich euch gefunden habe, das ist Deutschlands Glück. Schon vor 1933 hatten die Nationalsozialisten immer mehr Einfluss auf den Rundfunk genommen. Bereits 1932 wurden unliebsame Redakteure entlassen. In Berlin traf es den Intendanten der Funkstunde Hans Flesch und dessen Direktor Georg Knöpfke. 1933 kam es dann zur konsequenten personellen Säuberung, von der auch Braun nicht verschont blieb. SPD-Mitglied, Brecht-Förderer und wegen des Kontakts zu Josephine Baker von der völkischen Presse der Rassenschande bezichtigt, Gründe genug, um ihn zu entfernen. Braun wurde zunächst kaltgestellt, dann entlassen und am 7. August 1933 in das Konzentrationslager Oranienburg gebracht, zusammen mit anderen führenden Männern des Rundfunks. In Schutzhaft, wie es damals hieß. Zu seinem Glück scheint Braun im KZ nicht allzu schlecht behandelt worden zu sein. Seine Tochter Etta Ahmend. Man hatte ihn dazu gezwungen zu unterschreiben, dass er niemals erzählen würde, was er erlebt hat. Er hat natürlich doch erzählt, zumindest hat er zum Beispiel erzählt, dass er nie geschlagen worden ist. Er ist nie verhört worden oder ist nie ein großer Prozess mit ihm gemacht worden. Die Nazis wussten ganz genau, er war voll Arier und er hatte sich nichts zu Schulden kommen lassen. Dann haben sie in der Zeitung manchmal geschrieben, Alfred Braun hätte Geld unterschlagen, Rundfunkgelder. Das ist alles nicht wahr. Nach 6 Wochen wird Braun aus dem KZ entlassen. Später schreibt er einen fragwürdigen Brief an den Kommandanten des Lagers, in dem er sich fast rührselig für dessen Verhalten bedankt. Sie haben in den 6 Wochen meiner Schutzhaft im Lager des Öfteren, so von Mensch zu Mensch, hilfsbereit, gerecht und gütig mit mir gesprochen. Und der Brief endet? Mit deutschem Gruß, Ihr Alfred Braun. Die Verhaftungen der Rundfunkgrößen und die Verleumdungskampagne gegen sie waren der Auftakt für den sogenannten Rundfunkprozess, Ende 1934. Es war ein Schauprozess, in dem mit den Rundfunkmachern der Weimarer Republik abgerechnet werden sollte, was den Nazis allerdings gründlich misslang. Die Anklage fiel in sich zusammen, die Beteiligten wurden freigesprochen oder bekamen lediglich eine Geldstrafe. Alfred Braun nahm an diesem Prozess selbst nicht teil. Er war bereits im Januar 1934 in die Schweiz emigriert. Bis dahin scheint alles in Alfred Brauns Leben auf eine antifaschistische und damit antinationalsozialistische Haltung hinzuweisen. Seine Tochter Etta betont sogar die Schwierigkeiten, die ihr Vater mit den Nazis gehabt habe. Goebbels hatte ihn 32 Mal zu sich eingeladen. Meine Mutter war dabei und hat mir das bestätigt. Und Goebbels hat versucht, meinen Vater zum Nationalsozialismus rüberzuziehen. Er hat gesagt, Herr Braun, Sie werden der erste Mann im Deutschen Rundfunk überhaupt, wenn Sie zu uns kommen. Und da hat mein Vater ihm geantwortet, ob man Nationalsozialist ist oder nicht, ist wohl eine Frage der Intelligenz. Und das war natürlich schlimm. Meine Mutter hat dann nachher zu ihm gesagt, jetzt hast du dir einen Todfeind gemacht. Und so war es dann auch. Doch es scheint, als ob sich seine Einstellung in der Schweiz geändert hat. Vielleicht ist einer der Gründe, dass er sich dort wieder in seinem alten Beruf als Schauspieler nie besonders wohlfühlte. Eben noch als SPD-Mitglied und verhasster Rundfunkmensch dem KZ und den Nazis entkommen, macht er jetzt eine erstaunliche Kehrtwendung. Steffen Jenter, der sich als erster in einer wissenschaftlichen Arbeit mit Alfred Braun beschäftigt hat. Was Alfred Braun damals gemacht hat, das ist aus heutiger Sicht kaum verständlich. Er ist dem Nazi-Staat entkommen. Er war dort auf der Abschussliste als unglaublich populärer Mensch und er kam in eine neue gesicherte Position in der Schweiz als Schauspieler. Und trotzdem versuchte er, zurück nach Berlin zu kommen. Alfred Braun hat sich regelrecht angebiedert bei der NSDAP. Er hat direkt an Goebbels geschrieben, er hat direkt an die Auslandsorganisation der NSDAP geschrieben, mit der Hilfe von Anwälten, und hat dort immer den Eindruck versucht zu erwecken, dass er mit diesem Nazi-Staat eigentlich nie auf Kriegsfuß stand, sondern er hat sich versucht, mit dem System zu arrangieren und möglichst schnell und problemlos wieder nach Berlin zu kommen. Trotzdem scheitern zunächst alle Versuche Brauns, nach Deutschland zurückzukehren. Sein mächtigster Feind sitzt im Propagandaministerium. Der ordnet an, die Angelegenheit Alfred Braun als erledigt zu betrachten, da dieser einer der exponiertesten Vertreter des vergangenen Systems und eingetragenes SPD-Mitglied gewesen sei. Und so jemand ist natürlich im verstaatlichten und gleichgeschalteten Rundfunk nicht zu gebrauchen. Alfred Braun musste also zunächst in der Schweiz bleiben. 1936 folgt er einer Berufung an die Akademie für Musik und Theater nach Ankara. Der ehemalige Berliner Opernintendant Karl Ebert überträgt ihm dort die Leitung der Schauspielabteilung. Mit einer Gruppe türkischer Schüler unternimmt Braun im August 1939 eine Studienreise nach Berlin, wo er sich auch befindet, als am 1. September Adolf Hitler verkündet: Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten. Braun bleibt in Berlin, obwohl er in die Türkei hätte zurückkehren können. Dass er wieder in Gnaden aufgenommen wurde, hatte er offenbar der Fürsprache des damaligen deutschen Botschafters in Ankara, des ehemaligen Reichskanzlers Franz von Papen, zu verdanken, der wohl bei Goebbels ein gutes Wort für ihn eingelegt hatte. Und bald schon hörten die Berliner wieder seine vertraute Stimme aus dem Radio. Das ging da durch alle Betten sozusagen. Mal das, nicht? Dann war ja nach 33 zuerst die Zeit, wo er dann in Oranienburg da arbeiten musste und später dann eben doch wieder in Gnaden aufgenommen. Auf einmal hörte man dann, ich weiß nicht mal, welche Jahre das waren, hörte man dann auf einmal seine Stimme wieder. Ja, also mit Polenfeldzug so etwa, so nicht? Das war dann seine sozusagen Rehabilitation, dass er wieder im Rundfunk arbeiten durfte. Braun arbeitete tatsächlich zunächst als Kriegsberichterstatter im Polenfeldzug. Und auch wenn er dies ohne Nennung seines Namens machen musste, seine Stimme erkannte jeder. Von diesen Reportagen ist übrigens keine einzige erhalten. Genauso wenig wie der Bericht Brauns vom festlichen Einzug einer siegreichen Division durch das Brandenburger Tor in Berlin im Juli 1940. Wurde der Kaserne vor dem großen Tor. Stand eine Laterne und steht sie noch davor, so wollen wir Schon seit 1939 hatte Braun neben seiner Radiotätigkeit als Sprecher bei verschiedenen Filmen der UFA mitgewirkt. Zunächst in unverfänglichen Produktionen. Dann aber beginnt die Zusammenarbeit mit dem Regisseur Veit Harlan, auch bei antijüdischen Hetzfilmen und Durchhaltepropagandastreifen. In Jud Süß wird Braun als Regieassistent genannt. Für den Durchhaltefilm Kolberg schreibt er das Drehbuch. Der Film Augen der Liebe, bei dem Braun selbst Regie führt, kommt nicht zur Aufführung. Braun und Harlan erinnern sich später, dass Goebbels dies mit den Worten abgelehnt haben soll: Das ist ein Machwerk, eines von vor 33. Alfred Braun ist unbelehrbar. De facto mutierte Braun vom engagierten Linken, vom SPD-Mitglied und Antifaschisten zumindest zum Nazi-Mitläufer, der zwar nie Parteimitglied wurde, aber sich doch einspannen ließ. Wie passt das zusammen? Götz Kronburger. Also man kann es sich wirklich nur so erklären, wenn man, so wie ich es tue, von der Prämisse ausgeht, dass er die politischen Folgen verschiedener Dinge einfach nicht beurteilen konnte oder wollte. Aber ich gehe mal davon aus, dass ihm das einfach nicht gegeben war. Sondern er hat für den Moment gearbeitet und als dann 1939 der Krieg ausbrach, war es für ihn auch wahrscheinlich gar nicht entscheidend, wer den Krieg begonnen hat, sondern er wollte, da die Sprache für ihn ja Ausdruck seines Lebens war, wieder in der Gemeinschaft des deutschen Volkes sein. Ich meine nicht die nationalsozialistische Terminologie, sondern er wollte wieder unter Menschen sein, die Deutsch sprechen, die Deutsch verstehen, mit denen er umgehen kann und nicht in der Emigration irgendwo sitzen, weil ich glaube, der politische Kampf für ihn einfach nicht möglich war. Also im Grunde genommen war mein Vater ein recht unpolitischer Mensch. Ein Mensch, der sich um die Kunst kümmerte, aber nicht um die Politik. Also er war eigentlich sehr religiös und schon deswegen waren all diese Strömungen, ob das Nazi oder Kommunismus war, waren ihm also vollkommen zuwider im Grunde genommen. Aus welchen Gründen auch immer Alfred Braun mit den Nazis zusammengearbeitet hat, es sollte nicht seine letzte merkwürdige Kehrtwendung sein. Nach dem Krieg kehrt Braun wieder zum Hörfunk zurück, arbeitet 1945 zunächst bei Radio Stuttgart in der amerikanischen Besatzungszone. Aber schon bald zieht es ihn wieder nach Berlin zurück. 1947 lässt er sich vom Berliner Rundfunk engagieren und arrangiert sich damit erneut mit den Falschen. Denn der Berliner Rundfunk ist der Sender Ostberlins, der Sender, der unter Aufsicht der sowjetischen Militäradministration steht, das Gegenstück zum RIAS, zum Rundfunk im amerikanischen Sektor. Braun konzentriert sich in diesen Jahren vor allem auf den künstlerischen Bereich, versucht sich aus der politischen Berichterstattung herauszuhalten. Trotzdem weiß er natürlich, für wen er arbeitet. In den Zeitungen kann er davon lesen, das Brummen der Flugzeugmotoren erinnert ihn täglich daran. Seit Ende Juni 1948 nämlich werden die drei Westsektoren Berlins über eine Luftbrücke versorgt. Die Land- und Wasserwege in die Stadt sind von den Sowjets gesperrt worden. Bis zum Ende der Blockade im Mai 1949 werden amerikanische und britische Flugzeuge über 200.000 Mal Berlin anfliegen und den Selbstbehauptungswillen der Bevölkerung in den Westsektoren nachhaltig unterstützen. Alfred Braun ist in dieser Zeit für den Berliner Rundfunk vor allem im Hörspielbereich tätig. Als man ihn auffordert, einen politischen Kommentar zu sprechen, kündigt er. Zunächst arbeitet er 2 Jahre als Regisseur beim Film, bis er sich einer ganz anderen Aufgabe zuwendet. Braun wird 1953 Intendant beim neu gegründeten Sender Freies Berlin. Die Bedenken gegen ihn, aus vielen Lagern vorgetragen, waren groß. Zu sehr war vielen noch Brauns Rolle während der NS-Zeit und sein jüngstes Engagement beim Berliner Rundfunk im Gedächtnis. Auch ein Teil vor allem der linksgerichteten SPD-nahen Berliner Presse schoss sich auf ihn ein. Trotzdem kam es zur Wahl. Danach machten etliche Blätter mit Schlagzeilen wie diesen auf. Alfred Braun, kompromittierter Freiheitsintendant, sendet Widersprüche und Widersprüche. Pro Berlin und kontra Braun. Braun war Braun. Schluss jetzt, Herr Intendant Alfred Braun. Doch trotz dieser Presseangriffe blieb Alfred Braun Intendant. und am 1. Juni 1954 ging der Sender Freies Berlin zum ersten Mal auf Sendung. Die Freiheitsglocke läutet den ersten Programmtag des Senders Freies Berlin ein. Es ist 4.57 Uhr, Dienstag, der 1. Juni 1954. Drei Jahre lang war Alfred Braun Chef des Senders. 1958 ging er 70-jährig in den Ruhestand. Wobei Ruhestand wohl nicht ganz das richtige Wort ist, denn das Radio ließ ihn noch immer nicht los. Der Spreekicker hieß die Sendung, in der er bis zu seinem Tod zu hören war. Der Spreekicker, wie der Name es sagt, er kiekt auf die Spree, er guckt runter auf das Wasser und dort beim Lehnen auf der Brücke kommen ihm Gedanken über Vergangenheit, über das Gegenwärtige, das Zukünftige. Und er konnte in zunehmendem Alter immer schlechter sehen und hat dann also auch kein Manuskript mehr machen können, sondern er hat also die ganze Sendung in seinem Kopf strukturiert und hat dann also letztlich den ganzen Beitrag in einem durchgesprochen. Am 3. Januar 1978 starb Alfred Braun, 4 Monate vor seinem 90. Geburtstag. Mehr als ein halbes Jahrhundert hat er Radio gemacht. Er hat es geprägt, hat ihm entscheidende Impulse gegeben. Fast möchte man meinen, der Rundfunk in Berlin, ja in Deutschland, hätte sich ohne ihn ganz anders entwickelt. So verrückt, so besessen war er vom Radiomachen, dass er darüber die Wirkung, die Folgen seiner Arbeit nicht oder zu wenig bedacht hat. Nein, er war kein Demagoge, der dem Volk die rechte politische Überzeugung beizubringen versuchte. Ihn hat vielmehr der Stoff eines Stückes, einer Reportage interessiert. Was damit geschehen könnte, die Folgen des Inhalts, hat er nicht bedacht. Es war kein geradliniges Leben, in dem Alfred Braun von A nach B ging. Und für uns mögen seine Kehrtwendungen heute unverständlich sein. Aber vielleicht konnte er nicht anders. Vielleicht war er einfach süchtig nach dieser Popularität, süchtig auch nach Öffentlichkeit. Also Rundfunktriebtäter ist vielleicht eine ganz gute Bezeichnung. Also jedes Mal, wenn ein Mikrofon vor ihm stand, ob man das ihm hingehalten hat, ob er es selbst gehalten hat, dann hat er einfach angefangen zu erzählen und zu reden. Also bei ihm ist dann tatsächlich so ein Automatismus losgegangen, der faszinierend war. Und es war schon ein Erlebnis, ihm zuzuhören. Aber ich glaube nicht, dass er den Rundfunk als ein politisches Forum betrachtet hat, sondern er hat es natürlich als eine Bühne gesehen. Der Erfolg, den er auf seiner Bühne gehabt hat, spricht eine eigene Sprache. Die Menschen wollten ihn hören, verfielen seiner Magie des Wortes, seiner ganz eigenen Art zu sprechen. War mir schon bewusst, dass Millionen zuletzt zuhörten. Aber jeden Gefühls, das so einem Gefühl wie Lampenfieber, Aufregung, Ängstlichkeit entspricht, gegen jedes solche Gefühl habe ich mich bis auf den heutigen Tag gewehrt, indem ich nicht an die Millionen gedacht habe und denke, sondern ein mir ganz vertrautes, nahes Ohr, an dem ich liege und dem ich so mit der letzten Entspannung des Tages ein paar letzte Gedanken beinahe vorm Einschlafen, ohne besondere Sporenanwendung, ohne nach Formulierungen zu suchen. Denn ich habe sehr bald empfunden, dass so als die erste Popularität und die erste Anerkennung in der Presse kam von Kisch und von Hildebrand die Bemerkung, hier wird eine Kunst des Extemporierens, der Erzählung, der Improvisation geboren und so weiter. Wenn ich davon verführt darauf ausging, etwa in guten Formulierungen und in schön gefügten Sätzen, die ich ja nicht niederschrieb, aber doch immerhin mit denen ich mich spielerisch vorher beschäftigte. Wenn ich mein Glück damit versuchte, ging es daneben. Wenn ich ganz freischnauze gesprochen habe, dann ging ich manchmal weg vom Mikrofon und dachte, na also, das war nicht gerade sehr ruhmvoll und das waren die stärksten Eindrücke. So bleibt bei allem, was man Negatives über ihn sagen kann, doch einen Wunsch zurück. Wenn es doch auch heute noch Reporter gäbe, die so frei Schnauze sprechen könnten wie Alfred Braun. Radio verrückt. Der Rundfunkpionier Alfred Braun, ein Wortspiel von Johannes Marchel in einer Produktion des Saarländischen Rundfunks. Unter dem Titel Alfred Braun, Radiopionier und Reporter in Berlin, erscheint dieser Tage von Steffen Jenter auch die erste wissenschaftliche Arbeit über Alfred Braun als Band 22 der Veröffentlichungen des Deutschen Rundfunkarchivs im Verlag für Berlin und Brandenburg. Ja, liebe Hörer, bis 20 Uhr hören Sie nur noch das Geräusch des Monats von Hanna Hartmann, Vorbereitung auf einen langen Winter. Es ist 20 Uhr. Deutschlandradio Berlin. Konzert im Deutschlandradio. Am Mikrofon Wilfried Bestorn, schönen guten Abend. Unser Konzert heute etwas anders als üblich. Aus Anlass des Rundfunkgeburtstages heute vor 75 Jahren kramen wir in den Regalen, um die Rundfunkjahrzehnte sozusagen geschichtlich Revue passieren zu lassen. Ein Konzert in Anführungszeichen, das ganz aus verschiedensten klingenden Bruchstücken aus 7,5 Jahrzehnten besteht. Innovation als Klang, so haben wir diesen Abend kühn und etwas großspurig genannt. Innovation, ein großes Wort unserer Tage, mit dem man einerseits Wahlen gewinnen kann, ein Wort aber auch, das immer irgendwie was Großartiges verheißt, etwas zum Staunen. Und Rundfunk war gerade zu Beginn eine Sache zum Staunen. Und wir staunen jetzt mit den Hörern des damals jungen Mediums Radio. Sendungsbewusstsein in des Wortes kolossalem Doppelsinn, das von Königs Wusterhausen aus auf Langwelle um die Welt ging. Sie hören über den Deutschlandsender Königs Wusterhausen, den von Paul Enderling verfassten Weihespruch. Übermittelt durch Ludwig Wüllner. Aufwärts, empor den Blick zu den Türmen, die den tönenden Funken binden. Lasst uns in den November stürmen, Kränze heute.